Jeder Mensch hat seine Ticks, das ist noch lang kein Laster. Mein Vater schwärmt für Zaubertricks, meine Mutter spielt Kanaster. Mein Tante trägt heute noch ein Korsett, mein Onkel steife Hemden. Meine Schwester, die liegt gern im Bett, am liebsten in einem Fremden. Mein Bruder reizt das Taschenziehen des Nachts in dunklen Nischen. Und was uns kränkt, der Trottel lässt sich stets dabei erwischen. Ich hab auch eine Leidenschaft, ich geh ins Kino gern. Doch geh ich nicht zu jedem Film, oh nein, das liegt mir fern. Ich schaue mir nur deutsche Filme an. Mensch, das ist ne Wucht. Mit der Zieh, mit der Boll, mit der Kückelmann, die drei sind so verrucht. Ich schaue mir nur deutsche Filme an, das ist's, was uns reinsucht. Ich brauch keine Amerikaner mit Chimbum und Indianer, keine Radio und Hallodri, keine Kim und keine Audrey. So ein echter deutscher Knüller mit dem Giller und der Tillas ist der Mensch, das ist ne Wucht. Auch die Franzosen sagen mir nix, mit der Marina Fladi. Die hat doch gar kein Lehm in sich, a fade Saffaladi. Und gar die Italiener erst, mit der Lolo Brigida. Wenn die ums Eck kommt, ist der Busen früher schon als sie da. Wie dufte Mensch ist da dagegen unsere Romy Schneider. Und wenn auch manchmal einer schimpft, das sind ja doch nur Neider. Dass die Magda Schneider mitspielen tut, ich lieb sie alle zwei. Die Magda und die Romy und die ganze Schneiderei. Ich schaue mir nur deutsche Filme an. Mensch, das ist ne Wucht. Mit dem Prack als dem biederen Jägersmann, da wirkt das so verrucht. Ich schaue mir nur deutsche Filme an, das ist's, was uns reinsucht. Brauchen wir den Stewart Granger? So ein Lulatsch, so ein Langer. So ein Typ, den hätt ich nie lieb. Anders wär's mein Gunter Philipp. Wenn der wackelt mit den Ohren, da bin ich sofort verloren. Sie ist der Mensch, das ist ne Wucht. Mein Bräutigam, der Schani, leider schwärmt mehr für die Gangster. Ich sag ihm, wenn's das anschauen willst, dann geh allein, ich schenk's dir. Denn geh ich mit, sitzt er neben mir, mit einem Kopf an Roten, schaut auf die Leinwand wie ein Depp und zählt dabei die Toten. Da manches Mal, da glaub ich schon, wir zwei verstehen uns nimmer. Der hat den Burt Lancaster lieber als den Oscar Zimmer. Doch gehen wir zu einem deutschen Film, dann ist er so wie früher. Da schaut er nicht auf die Leinwand und befasst sich mehr mit mir. Drum schau ich mir nur deutsche Filme an. Mensch, das ist ne Wucht. Was bei so einem Film man erleben kann, das ist oft ganz verrucht. Ich schaue mir nur deutsche Filme an, das ist's, was uns reinsucht. Gib der Schani einen Kuss mir, ist's ein doppelter Genuss mir. Nicht, dass ich darin das Glück sehe, doch ich hab so meine Trickse. Denn ich schau statt auf den Schani, auf den Vico Toriani. Sie ist der Mensch, das ist ne Wucht.